Jetzt verstehen Sie mich. Also, ich operiere Menschen gerne zu ihrem Wohl, repariere Knochen und setze neue Gelenke ein. Ganz einfach. Also eigentlich ein handwerklicher Beruf. Ja, nebenbei bin ich aber auch in unserer Gemeinde, bei den Baptisten, in der Gemeindeleitung. Dort betreibe ich den Dienstbereich Jüngerschaft. Wir haben das ein bisschen aufgeteilt. Und mein Werdegang, ich komme aus dem Siegerland, sagt euch was, ist ein bisschen eine fromme Ecke. Und dort, ja, ich war in der landeskirchlichen Gemeinschaft dort, aber auch in der Kirche, war zwischendurch auch im Ruhrgebiet, im CVM, hat ein bisschen Kontakt zum EC gehabt, war dann aber vielfach auch auf Aufwindfreizeiten in Wangerooge mit Jutta Georg, kennen einige vielleicht. Ja, und dann ging es irgendwann nach Norwegen, da war ich auch 3 Jahre mit der Familie, und in Lüneburg hat uns Gott zu den Baptisten gerufen. Es kam so über die Tauffrage und über Bekanntschaften, so dass ich da gelandet bin. Und da habe ich Otto Buchholz kennengelernt. Den kennt er. Ja. Ja, der Predigttext heute, wie kommen wir denn eigentlich auf den? Ich hatte ja eigentlich für den Sonntag war was ganz anderes geplant. Aber es war der Hauskreis. Hauskreise sind manchmal für Veränderungen verantwortlich. Und im Hauskreis dachte einer, lass uns doch heute Abend mal über die geistliche Waffenrüstung reden. Und ich dachte, das kennst du schon, ja. Na, aber wir hatten ein interessantes Gespräch. Wenn wir also nun mal uns dem Paulus etwas zuwenden und schauen, was ist denn in seinem Lebenshaus, in seinem Glaubenshaus, was ist da so los? Naja, da erkennen wir einen Keller, ein dunkles Gewölbe. Das berichtet uns von seiner Zeit der systematischen Christenverfolgung. Und wir finden auch in dem Haus von Paulus so eine Art Penthouse mit wunderbarem Ausblick nach draußen, wenn er auf die Herrlichkeit Gottes dermaleins blickt. Wir sehen sicherlich auch den einen oder anderen Haupträume, wo er von Gnade, Rechtfertigung spricht, also die zentrale Botschaft. Ja, wir sehen sicherlich die Arbeitsräume, wo es um Ermutigung, Zurichtung, Zurechtweisung, Ermahnung geht. Und auch das Krankenzimmer, denn er war ja von einer Krankheit stark geplagt. Wir wissen nicht genau was, aber es hat ihm übel zugesetzt. Ja, und dann gibt es noch so einen Raum, da würde ich sagen, das ist die Waffenkammer und der Fitnessraum. Den hat er auch in seinem Haus. Und davon ist heute die Rede. Er ruft uns nämlich zu, kämpft einen guten Kampf. Macht einen erfolgreichen Wettkampf, rennt einen guten langen Lauf. Das sagt er uns in den Briefen. Und hier in dieser Waffenkammer gibt es eben die schönen kleinen Hilfsmittel, die kampfentscheidend sind für die Auseinandersetzung mit dem Bösen. Diese sind nicht derart, wie wir es bei James Bond vom Waffenmeister Q kennen, aber sie sind sehr effektiv und sie sind immer verfügbar. Aber der Reihe nach. Ja, nachdem sich der Paulus in den ersten Kapiteln des Epheserbriefs ausgelassen hat über Lebenswandel, auch sehr aktuell gerade, die christliche Haustafel, Einheit unter den Christen, die Liebe untereinander, empfiehlt er nun, in einem bildhaften Vergleich eine Waffenrüstung anzuziehen. Den Anschlägen des Teufels sollen wir standhalten. Wir sollen unversehrt bleiben. Wir sollen Widerstand leisten. Und das Leben, was du und ich empfangen hast in Christus, das soll nicht verletzt werden, beschädigt oder irgendwie ramponiert sein. Der Glaube hat es mit einem Kampf zu tun, mit einem Kampf auf Leben und Tod, wegen der listigen Anschläge des Teufels, so sagt Paulus. Wer es mit dem christlichen Glauben zu tun bekommt, der steht mitten auf einem Kampfplatz. Und er ist nicht im Streichelzoo. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Martin Luther sagt dazu, dass wir Christen sollen Krieger sein und dass unser Stand kein Müßiger ist, bei dem sich ruhig schlafen ließe. Mein Konfirmationsspruch ist aus Psalm 23, den hatte ich mir damals ausgesucht. Der christliche Glaube ist aber eben nicht nur eine behagliche Aue, wie im Psalm 23 zu Anfang beschrieben. Nein, er ist auch ein Kampfplatz zwischen den Gewalten, zwischen der teuflischen und der göttlichen Macht. Ein Kampfplatz, der auch vor diesem Gebäude hier nicht Halt macht. Der Mensch ist ein Reittier, sagt Martin Luther. Entweder wird er von Gott oder vom Teufel geritten. Typisch Luther mit seinen drastischen Aussagen. Und, aber auch der Paulus spricht ja auch völlig unverkrampft von listigen Anschlägen des Teufels und von den bösen Geistern unter dem Himmel. Paulus gehörte ja vor seiner Gottesbekehrung, vor seiner Gottesbegegnung zu fanatischen Christenverfolgern. Wir erinnern uns, die Kleider des Stephanus legte man vor einem sehr zufriedenen Paulus ab, weil er es jüngst in der Bibel lese. Paulus weiß also ganz genau, wovon er spricht, denn er war sozusagen ausführendes Organ dieses Bösen. Listige Anschläge, böse Geister. Der Petrusbrief nennt den brüllenden Löwen, der umherstreift. Euch gehen die Verse alle durch den Kopf. Es mag sein, dass sich nun diese Redeweise und diese Bildsprache so ein wenig befremden. Gut, die Sprachbilder stammen aus einer alten Zeit, aber sie sind daher nicht naiv. Sie stellen nicht etwas in den Raum, was es nicht gibt, sondern diese Bilder, die im Bibeltext so angegeben sind, die machen sichtbar, was für uns jetzt direkt unsichtbar ist. Und diese Bilder, ja, ist auch eine Kunst der Sprache, die daraus spricht. Und die Bilder sind eben in diese Sprache hineingefasst. Deswegen sagt auch der Paulus, der Teufel ist kein Gegner aus Fleisch und Blut, sondern eine unsichtbare Macht, die die menschlichen Kräfte weit übersteigt. Und in vielen Kunstwerken der Kirche und des Altertums sind diese unsichtbaren teuflischen Mächte ja überall sichtbar gemacht. Wenn ihr in Rom mal wart, im Vatikan, im Museum, aber auch in Deutschland, in den altertümlichen Gemäuern, Fratzen, Drachen, Bestien, Schlangen, Löwen. Ja, und diese versinnbildlichen, welche Mächte Menschen bedrohen und beherrschen können. Wir könnten nun als aufgeklärte, schlaue Leute als naiven Volksglauben abtun. Aber auch in modernen Science-Fiction-Filmen und Fantasy-Romanen tauchen sie interessanterweise wieder auf. Wir werden die Bilder mit den dämonischen Figuren, teuflischen Gegnern und den fratzenhaften Gestalten nicht los. Auch weil wir uns selbst nicht loswerden. Das Teuflische, das Böse ist immer auch eine dunkle Potenz, eine Möglichkeit im Menschen, tief verborgen. Mit einem Mal kann sich das Böse ohne Vorwarnung ausbrechen. Und so scheinbar auch die festen zivilisatorischen Maßstäbe und christlichen Gepflogenheiten einfach sprengen. Ein Volk folgt wie hypnotisiert einem sogenannten Führer. Ein Amokläufer schießt ohne Vorwarnung auf Mitschüler. Ein Co-Pilot fliegt ein ganzes Flugzeug gegen den Felsen. Fanatiker aus bürgerlichen Familien zünden Bomben in Flughäfen und Innenstädten. Ein Vater reißt mit einem Sprung von einer Brücke zwei Söhne in den Tod. Das Böse bricht sich explosiv Bahn. Und das Teuflische am Teufel ist eben, dass er sich auch in unseren Sehnsüchten und in unseren Wünschen verbirgt. Aus dem gut gemeinten wird auf einmal das Gegenteil. Der Weg zum Bösen ist ganz häufig mit sehr guten Vorsätzen gepflastert. Wir kämpfen auch gegeneinander, aber merken nicht, dass unser eigentlicher Gegner der Durcheinanderbringer ist. Das Böse taucht außen, aber häufiger in uns auf. Es ist die eigene dunkle Möglichkeit in jedem Menschen selbst. Das Gute will ich, das Böse tue ich. Man möchte Gott die Ehre geben. Ich bin der Herr, dein Gott, steht in Exodus, und vergöttert Geld und Karriere. Man möchte seinen Ehepartner lieben, du sollst nicht Ehe brechen, und macht einem anderen schöne Augen. Man möchte aufrecht sein, du sollst nicht falsch Zeugnis reden und redet über andere in der vorgehaltenen Hand. Man möchte rechtschaffen sein, du sollst nicht stehlen und unterschlägt Kapitaleinkünfte bei der Steuererklärung und hübscht die ein oder andere Rechnung auf. Es gibt diese teuflischen Kräfte, die wir nicht beherrschen. Es gibt teuflische Kräfte, die alles durcheinander bringen. Das Gute und das Böse. Das Hohe und das Tiefe, das Göttliche und das Menschliche. Am Ende weiß man nicht mehr, wo oben und unten ist. Diabolos heißt der Teufel im griechischen Urtext, im Brief an die Epheser. Diabolos heißt wörtlich übersetzt der Durcheinanderbringer. An diesem bösen Tag, von dem Paulus spricht, kommen die diabolischen Kräfte und stiften Durcheinander. Dann hält man Krieg für Frieden und Lüge für Wahrheit. Und jeder von uns kann und wird von den Mächtigen und Gewaltigen überrannt. Jeder ist schwach. Hier gibt es kein Halten aus eigener Kraft. Deshalb erinnert Paulus und mahnt Paulus seine Freunde in Ephesus, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. So könnt ihr unversehrt bleiben, ihr könnt eure Integrität bewahren, heil bleiben, der Bestimmung Gottes folgen und Ebenbild sein. Wir merken, das Böse ist nicht nur in der Gestalt einer Person da, sondern immer auch als Sache, als Erscheinung. Es gibt Theologen, die das versuchen aufzuweichen und die uns davon abbringen wollen, dass das Böse auch eine Person ist. Die Bibel berichtet davon anders. Und es gibt auch Menschen, die sagen, es ist immer nur der Teufel. Nein, es ist auch das Böse in der Sache, in mir selbst. Ich bin gefallener Mensch. Kennst du das? Wo fühlst du dich denn bedroht oder angegriffen? Bist du in einem solchen Kampf verwundet worden? Trägst du Narben davon? Hast du dich vielleicht mit einer tiefen Verletzung hierher geschleppt? Ja, ich möchte euch zurufen, seid herzlich willkommen. Hier ist Gemeinde Christi. Jesus ist Heiland. Und Jesus ist mein und dein Heiland. Auch für diese Verletzungen und besonders für diese Verletzungen. Ja, er reicht uns eine geistliche Waffenrüstung. Sie hängt in dieser Waffenkammer, in diesem Fitnessraum. Am Tag X und an der Situation Y, da ist diese Waffenrüstung mehr als Gold wert. Paulus hat bei der Waffenrüstung die Situation eines römischen Fußsoldaten vor Augen. Den sah man ja nun überall. Den Waffengürtel der Wahrheit. Den Panzer der Gerechtigkeit. Die Stiefel des Friedens. Das Schild des Glaubens. Und den Helm des Heils. Und nicht zu vergessen, das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Und Paulus empfiehlt jetzt nicht nur Einzelteile aus diesem Ensemble, sondern er will alles. Und das braucht er nicht zur Deko, sondern zum Gebrauch. Ich habe das mal mitgebracht. Der Helm des Heils. Ja, Heilsgewissheit, Heilsvertrauen. Wisst ihr nicht, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind? Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben mich scheiden können von der Liebe Gottes. Dieser Helm schützt den Kopf. Entscheidende Auseinandersetzungen in unserem Leben, die finden hier oben statt. Prinzipien, Leitregeln, Werte. Wir haben die Woche so einen kleinen Vorgeschmack bei der Abstimmung im Bundestag davon gehört. Kopfverletzungen haben immer eine hohe Priorität. Time is brain, also Zeit ist Gehirn, sagt die Notfallmedizin. Was deine Gedanken gefangen nimmt, das bestimmt dein Reden und dein Tun. Und du kannst die Gedanken auch nicht verhindern, aber die schwirren auf dich rum wie so Vögel. Aber du kannst verhindern, dass sie Nester bauen. Das geht schon. Und Paulus fordert uns auf, die Sinne zu erneuern. Das sagt er in Römer 12. Und er fordert auf zu einem lebensumfassenden Gottesdienst. Erinnere dich des Heils, das dir widerfahren ist und das für dich bereitsteht. Dann gibt es noch den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ich glaube, das ist er. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Gott ist wohl gerecht und in keinem anderen Namen ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit in Christus, dem Gestorbenen, dem Auferstandenen und gen Himmel gefahrenen. Im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt es deswegen, Christus sitzt zur Rechten Gottes, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Brustpanzer der Gerechtigkeit. Dieser Brustpanzer, der schützt Herz und Lunge. Das sind ganz lebenswichtige Organe. Die schützt er vor Verletzung. Herz-Kreislauf und Atemfunktion hat auch allerhöchste Priorität, neben dem Kopf. Tödliche Angriffe zielen immer hier drauf. Die Anklage des Teufels möchte uns diese Gerechtigkeit streitig machen. Der Teufel ist ja Ankläger. Der will uns das verleiden. Deswegen ist Gerechtigkeit aus Brustpanzer, Gerechtigkeit, die zugesprochen, die er erlebt und die auch empfunden wird, die ist so wichtig. Und wer hier an dieser Stelle stolz, mit stolz geschwellter Brust sozusagen durch das Christenleben geht, der ist zu dick für dieses Accessoire. Der Stolz macht, dass du es nicht anziehen kannst. Dem Stolzen passt der Brustpanzer nicht, weil Stolz zur Selbstgerechtigkeit führt und nicht zu der Gerechtigkeit. Ja, den Gürtel der Wahrheit, den spricht auch Paulus an. Da habe ich jetzt keinen bestellen können bei eBay. Aber ihr wisst, was ein Gürtel ist. Der Gürtel hält die Hose zusammen. In diesem Fall hält er aber das Gewand des römischen Soldaten zusammen. Er ermöglicht Bewegungsfreiheit. Er hält es sogar etwas hoch, damit die Schritte gleiten können. Denn dieser Gürtel hat die Funktion im Gewand, dass du nicht stolperst. Außerdem ist im Gürtel die Halterung für das Schwert. Der Gürtel hält zusammen und schafft wie die Wahrheit und auch die Wahrhaftigkeit die Grundlage für dein sicheres und selbstständiges Handeln. Die Lüge als Gegenpart zur Wahrheit, die wendet sich gegen dich. Und sie kompromittiert dich, die Lüge. Und sie macht dich letztendlich erpressbar. Andersrum, ohne den Gürtel der Wahrheit wirst du ganz schnell entblößt. Dann fällt das Gewand. Das ist peinlich und gefährlich. Jesus ist Wahrheit, ist nicht eine Wahrheit. Oder er sagt nicht nur Wahres. Nein, Jesus ist Wahrheit in Person. Wahrhaftigkeit zum Anfassen und zum Erleben. Jesus ist Wahrheit und die hält wie ein Gürtel zusammen. Dann habe ich noch Stiefel mitgebracht. Das sind die Wanderschuhe meiner Frau. Ja, Stiefel, Stiefel des Friedens. Christus ist unser Friede. Ja, er ist ein Friedefürst, ein Versöhner und ein Erlöser vom Unfrieden. Durch ihn ist Frieden mit dem dreieinigen Gott gestiftet. Jesus sagt daher auch, selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. So steht es in den Seligpreisungen. Und diese Stiefel des Friedens, die helfen zu einem festen Tritt. Das ist mit Sandalen nicht möglich. Und diese Stiefel verhindern auch, dass du dich an jedem kleinen Stein stößt. Und selbst kannst du mit festem Schuhwerk, mit Stiefeln, auch einen Anstoß zum Frieden geben. Dann gibt es noch das Schild des Glaubens. Ja, das Schild des Glaubens hat die Aufgabe, feurige Pfeile abzuhalten. Pfeile haben ja per se schon eine hohe Durchschlagskraft. Und wenn diese dann auch noch dazu brennen, dann entfalten sie eine unheimliche zerstörerische Kraft. In Herr der Ringe, manche von euch kennen vielleicht diesen Film oder das Buch, da gibt's immer ganze Heere dieser bösen Mächte, das sind die Orks. Ja. Und die sind mit diesen feurigen Pfeilen auf so grausame Weise ausgestattet. Ja. Und diese Pfeile haben alle eine unheimliche Durchschlagskraft. Und wo sie nicht durchschlagen, dann setzen sie in Brand. Das heißt, die feurigen Pfeile stellen eine doppelte Gefahr dar. Solche Pfeile können zum Beispiel auch Versuchungen aller Art sein. Krankheiten. Sorgen. Finanzielle Probleme. Schicksalsschläge, Verlust, Ärger, erlebte Ungerechtigkeit, Lieblosigkeit, das Vertrauen auf Gott, auf seine Liebe, auf seine Gnade und Gerechtigkeit, das ist der Schild, der diese Attacken von dir fernhält. Aber wie geht das praktisch? Wie könntest du dir dies täglich in Erinnerung rufen? Wie könnten diese Gedanken an dieses Schild dich jeden Tag begleiten, von früh bis spät? Könnten vielleicht Danken und Loben dir helfen? Könnte es vielleicht auch sein, dass du das ein oder andere an mutmachenden Worten dir immer wieder selbst zurufst oder in der Gemeinschaft der Geschwister zurufen lässt? Ja, es gibt noch eins, das liebe ich besonders. Das ist das Schwert des Geistes. Welches ist das Wort Gottes? Es fällt auf, dass alle Artikel, die ich nur noch mitgebracht habe, eigentlich dem eigenen Schutz und der Verteidigung dienen. Dieses Schwert, das ist das Wort Gottes, das kann aktiv und kämpferisch eingesetzt werden. Es kann auch abwehren, ja. Aber es ist die einzige Angriffswaffe, die dem Christenmenschen gegeben ist. Das ist das Wort Gottes. Das Wort kann entwaffnen. Selbst teuflische Mächte. Das rechte Wort zur rechten Zeit, das Wort Gottes, das kann die Unwahrheit, die Indoktrination und die Verführung entwaffnen und demaskieren. Kennst du denn Worte aus der Bibel, die dich zurüsten und schützen? Du könntest sie tragen wie eine unsichtbare Zurüstung, eine unsichtbare Rüstung, ein unsichtbares Gewand oder gar ein Schwert. Du könntest beispielsweise damit anfangen, Jesu Worte auswendig zu lernen, die er in der Wüste sprach, als der Teufel ihn versuchte und ihn beschoss mit feurigen Pfeilen. Da hat Jesus geantwortet, nein, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Bei der nächsten Frage oder Anregung des Teufels hat Jesus dem Teufel gesagt, du sollst anbeten, den Herrn dein Gott und ihm allein dienen. Matthäus 4, Vers 10. Das Schwert macht Mut, denn es zeigt, dass ich handeln kann. Mit Gottes Wort und mit Gottes Kraft bin ich nicht ohnmächtig. Ich muss das nicht alles ertragen. Mit seiner Hilfe kann ich mich wehren. Ich habe Möglichkeiten. Die Offenbarung ruft dir zu, wer überwindet, dem will ich zu essen geben. Von dem Baum des Lebens. In der Offenbarung steht auch, sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Angriffe des Teufels. Ich sage, lass uns einmal ein paar hundert Jahre noch weiter zurückgehen, mach's wie David. In Samuel 17, Vers 38 folgender. Dem David war der menschliche Panzer, den ihm der Saul, gut gemeint, zur Verfügung gab, die war ihm zu groß. Sie passte nicht, diese menschliche Rüstung. Er verließ sich auf Gott und die Macht seiner Stärke. Und dann legte er einfach das Monster um. Zieht an die Waffenrüstung Gottes. Heil, Gerechtigkeit, Glauben, Frieden und Wahrheit. Diese Rüstung ist jedem Gotteskind auf den Leib zugeschneidert und benutzt mutig das Schwert. Amen.